du willst mir was gestehen. Ich kann's in deinen Augen sehen. Ich glaub, du findest mich wunderschön. Und das kann ich gut verstehen. Ich kaufe jeder Frau a Rosen. Ich bin der Held in Lederhosen. Ich bin der Anton aus den Bergen. Ich kann und will's auch nicht verbergen. Ein Körper wie ein Baum und ein Hüften wie ein Traum. Engel, du kannst mir vertrauen. Ich bin mir, ich bin. Schon lang beieinander. Das ist mir klar, denn ich bin ein Hammer. Doch komm ich abends zu dir heim. Hast du die Lederhosen an? Ein Bussel rechts, ein Bussel links. Mit meinem Charme krieg ich das hin. Ein Körper wie ein Baum und ein Hüften wie ein Traum. Engel, du kannst mir vertrauen. Ich bin mir. Traum, Engel, du kannst mir fallen.